Gleichsam als Gegenentwurf zum aristotelischen Weltbild nimmt er in dieser Zeit auch Kenntnis von der Lehre des Nikolaus Kopernikus. Dessen Theorie geht von der Sonne und nicht von der Erde als Mittelpunkt des Universums aus. Ein Ansatz, der von den Professoren an der Universität jedoch als völlig abstrus verurteilt wird. Aus jener Zeit, Galileo ist gerade mal 19 Jahre alt, stammt eine berühmt gewordene Anekdote, die sein erster Biograf Vincenzo Viviani überliefert hat. Als junger Student sitzt Galileo Galilei in einer Messe im Dom zu Pisa. Doch statt sich auf die Liturgie zu konzentrieren, beobachtet er einen Kronleuchter, der langsam hin und her schwingt. Er untersucht diese Pendelbewegung später zu Hause und findet heraus, dass die Periodendauer nicht von der Auslenkung abhängt, die Geburtsstunde der Kinetik. Bis in seine letzten Lebensjahre wird ihn das Problem beschäftigen, wie man diese Entdeckung zur Konstruktion einer Pendeluhr nutzen könne. Doch zurück in das Jahr 1585. Galileo bricht sein Medizinstudium ab und geht nach Florenz, um Mathematik zu studieren. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Privatunterricht. Er beschäftigt sich mit angewandter Mathematik, Mechanik und Hydraulik und beginnt in den gebildeten Kreisen der Stadt mit Vorträgen und Manuskripten auf sich aufmerksam zu machen. 1586 veröffentlicht er erste Ergebnisse zur Schwere fester Körper und konstruiert eine hydrostatische Waage zur Bestimmung des spezifischen Gewichts. Ab 1589 ist Galilei Lektor für Mathematik an der Universität Pisa. Obwohl der Lohn kaum ausreicht, gelingt es ihm, ausgezeichnete Instrumente für naturwissenschaftliche Experimente zu bauen. Zur Untersuchung der Fallgesetze führt Galilei beispielsweise die schiefe Ebene mit Kugeln aus verschiedenen Materialien ein. Die Behauptung, er habe in Pisa auch Fallversuche vom schiefen Turm unternommen, entspringen wohl eher der Fantasie eines Biografen. In Galileis eigenen Schriften findet sich jedenfalls kein Hinweis auf derartige Versuche. Und das, obwohl er alle Ergebnisse seiner mechanischen Untersuchungen in einem Manuskript zusammenfasst. Die darin ebenfalls enthaltenen Angriffe auf Aristoteles werden von seinen Kollegen so negativ aufgenommen, dass seine Anstellung an der Universität 1592 nicht verlängert wird. Da im Jahr zuvor auch noch sein Vater gestorben ist, verschlechtert sich die finanzielle Situation des jungen Gelehrten deutlich. Nun muss er ganz allein für seine Mutter, für drei jüngere Geschwister und für die Mitgift seiner älteren Schwester sorgen. Galilei fühlt sich gezwungen, Pisa zu verlassen, um einen finanziell wesentlich lukrativeren Lehrstuhl in Padua anzunehmen, den er 18 Jahre lang innehaben wird. Obwohl seine Stelle wesentlich besser dotiert ist als die vorherige, bessert er sein Salär zusätzlich damit auf, dass er vornehmen Schülern Privatunterricht gibt. Er befasst sich wieder intensiv mit dem Problem der Pendelschwingung und mit den Fallgesetzen. In seinen Anschauungen zur Kosmologie vollzieht sich hier nun auch allmählich der endgültige Übergang vom ptolemäisch-aristotelischen Weltbild zur Lehre des Kopernikus. In einem berühmten Brief an den deutschen Astronomen und Mathematiker Johannes Kepler aus dem Jahre 1597 schreibt Galilei, er habe sich die Lehre des Kopernikus schon vor vielen Jahren zu eigen gemacht und Kopernikus' Auffassungen hätten es ihm ermöglicht, Naturprozesse zu erklären, für die mit den üblichen Hypothesen keine Erklärungen zu finden seien. Trotz dieser Erkenntnisse verzichte er aber auf eine Veröffentlichung seiner Sichtweise. Er würde es nur wagen, seine Überlegungen vorzutragen, schreibt er weiter, wenn es mehr Menschen von Keplers Art gäbe. Da dies aber nicht der Fall sei, halte er sich lieber zurück. Den Mut, sich mit der Publikation seiner Gedanken gegen die Kirche zu stellen und dabei gegebenenfalls eine Konfrontation mit der Inquisition zu riskieren, bringt Galilei erst viele Jahre später auf. 1599 beginnt Galilei eine Liebesbeziehung mit der Venezianerin Marina Gamba, aus der drei Kinder, die Töchter Virginia und Livia und der Sohn Vincenzio hervorgehen. An eine Heirat denkt der Gelehrte jedoch nicht. Als Professor ist er sehr erfolgreich. Die Studenten strömen in seine Vorlesungen und Galilei erwirbt auch international immer größeres Ansehen. Neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit erhält er aus Venedig gut dotierte Aufträge zur Konstruktion von Bewässerungsanlagen. Die erste von ihm gedruckte Schrift erscheint im Jahr 1606. Es handelt sich um eine Gebrauchsanweisung für einen Proportionszirkel, mit dessen Hilfe man Wurzel- und Zinsberechnungen, aber auch maßstabgetreue Verkleinerungen und Vergrößerungen vornehmen kann. 3 Jahre später baut er ein von einem Holländer erfundenes Fernrohr nach. Er fertigt es aus käuflichen Linsen mit ungefähr 4-facher Vergrößerung. Als er selbst lernt, Linsen zu schleifen, erreicht er bald eine 8- bis 9-fache, in späteren Jahren eine bis zu 33-fache Vergrößerung. Galilei führt sein Instrument, dessen militärischer Nutzen klar auf der Hand liegt, der venezianischen Regierung vor. Diese ist begeistert und verdoppelt sein Gehalt. Doch die Freude währt nicht lange. Neider werfen ihm vor, Missbrauch mit den Nutzungsrechten getrieben und die Erfindung des Holländers fälschlicherweise als seine Idee verkauft zu haben. Die Regierung in Venedig fühlt sich hinters Licht geführt und kürzt sein Gehalt empfindlich. Unbeeindruckt von dieser Affäre nutzt Galilei als einer der ersten Menschen das Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Mit ihm beginnt die Teleskopastronomie. Er entdeckt die 4 größten Monde des Jupiter, die bis heute als die galileischen Monde bezeichnet werden. Außerdem findet er heraus, dass der Mond unserer Erde Krater und Berge hat und dass die Milchstraße aus einzelnen Sternen besteht. Diese Entdeckungen, die er auch veröffentlicht, machen den Wissenschaftler auf einen Schlag berühmt. Zugleich enthält diese Schrift ein offenes Bekenntnis zum Weltbild des Kopernikus. Mit den neuen astronomischen Beobachtungen sei das ptolemäische Weltbild, das die Erde als Mittelpunkt des Universums sieht, nun nicht mehr haltbar. Noch im selben Jahr 1610 ernennt ihn der Großherzog der Toskana zum Hofmathematiker. Und Galilei zieht wieder nach Florenz. Hier bekommt er jegliche Freiheiten, sich ganz der Forschung zu widmen. Spätestens bei diesem Umzug trennt er sich von seiner geliebten Marina Gamba. Mit Hilfe eines befreundeten Kardinals bringt er seine Töchter vor Erreichen des Mindestalters in einem Kloster unter. Sein Sohn kommt 1613 zu ihm nach Florenz, als Marina Gamba einen anderen Mann heiratet. 1612 regt sich erster öffentlicher Widerstand gegen die von Galilei vertretene Auffassung von der Bewegung der Erde. Außerdem entsteht ein Streit zwischen Galilei und dem Ingolstädter Jesuiten Christoph Scheiner darüber, wer die Sonnenflecken zuerst entdeckt habe und von welcher Bedeutung sie seien. Damit ist der grundsätzliche Kampf um das Weltbild des Kopernikus neu entflammt. Galilei verfasst einen Brief an den mit ihm befreundeten Benediktiner Pater Castelli, in dem er ausführt, dass die Bibel kein astronomisches oder naturwissenschaftliches Lehrbuch sei und oft nur in bildlichem Sinn spreche. Eine Abschrift dieses Briefes ermöglicht 2 Dominikanern 1615 die Denunziation Galileis beim Heiligen Offizium, also der Inquisition. Galilei bekräftigt in mehreren Schriften öffentlich seine Auffassungen. Er hält grundsätzlich an der Lehre des Kopernikus fest, versucht aber zu zeigen, dass seine Beobachtungen keine Gefahr für den Glauben darstellen, sondern ihn vielmehr vervollständigen. »1616 wird er schließlich an den Heiligen Stuhl nach Rom gerufen, um dort seine Ansichten zu erläutern. Doch vor allem bei Kardinal Robert Bellarmin trifft er auf energischen Widerspruch. So ergeht das Urteil des Heiligen Offiziums gegen die Lehre von der Bewegung der Erde. Diese dürfe von gläubigen Katholiken nicht anders als rein hypothetisch dargestellt werden. Insbesondere die Werke des Nikolaus Kopernikus und des Karmeliters Paolo Antonio Foscarini werden verworfen. Galilei wird aufgefordert, seine sogenannten Irrtümer aufzugeben, wird aber nicht zum Abschwören oder zu Bußleistungen gezwungen. Mit dieser Entscheidung des Heiligen Offiziums ist der Fall Galilei zunächst einmal beendet. Bis 1623, dem Jahr einer Papstwahl, beschränkt sich der Wissenschaftler daraufhin im Wesentlichen auf seine Aufgaben als Hofmathematiker in Florenz. Obwohl mit dem neuen Papst Urban VIII. Ein ehemaliger Bewunderer Galileis auf den päpstlichen Stuhl gelangt, kann Galileo Galilei nicht eine Aufhebung des antikopernikanischen Edikts erwirken. Zwar wird er 6-mal vom Oberhaupt der katholischen Kirche empfangen und sogar dazu ermutigt, über das kopernikanische System zu publizieren, allerdings immer unter der Voraussetzung, seine Erkenntnisse als Hypothesen darzustellen. In den späten 20er Jahren des 17. Jahrhunderts entsteht das wissenschaftliche Hauptwerk Galileis, der Dialogo. Der stilistisch und rhetorisch brillant geschriebene Text gibt sich nach außen hin als ein offenes Gespräch über die Weltanschauungen zwischen drei Diskussionspartnern. Das Edikt von 1616 wird darin zwar als heilsam bezeichnet, doch der ironische Unterton des Textes und die eingebauten Seitenhiebe gegen die Kirche sind nicht zu überhören. Die vom Papst geforderte Schlussrede zugunsten des ptolemäischen Systems legt Galilei in den Mund eines Dummkopfes namens Simplicio. Außerdem macht er sich über einen Lieblingsgedanken des Papstes lustig, dass man eine Theorie niemals über die von ihr vorhergesagten Effekte nachweisen könne, da Gott diese Effekte jederzeit auch auf anderem Wege hervorbringen könne. Damit hat Galilei nun auch die letzten Sympathien seines ehemaligen Bewunderers verspielt. Urban VIII. Reagiert mit voller Härte. Die Erteilung der kirchlichen Druckerlaubnis für Galileis Werke wird entzogen, der Verkauf seiner Publikationen verboten. Im Oktober desselben Jahres wird Galilei vor das Inquisitionsgericht nach Rom bestellt. Mit Bitte um Aufschub durch Vorlage eines ärztlichen Attestes und die lange Anreise vergeht jedoch der gesamte Winter. In Rom angekommen, wohnt Galilei in der Residenz des toskanischen Botschafters. Anfang April 1633 wird er offiziell vernommen und muss für 22 Tage ein Appartement der Inquisition beziehen. Ihm werden im Heiligen Offizium die Folterinstrumente gezeigt, was damals zu den juristischen Formalitäten gehört. Am 22. Juni 1633 findet schließlich der Prozess statt. Galilei wird vorgeworfen, er habe das Verbot, sich zur kopernikanischen Lehre zu äußern, übertreten. Daraufhin distanziert sich Galilei von seinem Werk und sagt sich von der Lehre des Kopernikus los. Im großen Saal des Dominikanerklosters Santa Maria sopra Minerva schwört er einen Eid. Ich, Galileo Galilei, habe abgeschworen, geschworen, versprochen und mich verpflichtet, wie ich eben näher ausgeführt habe. Zum Zeugnis der Wahrheit habe ich diese Urkunde meines Abschwörens mit eigener Hand unterzeichnet und sie Wort für Wort vorgelesen, in Rom, im Kloster der Minerva, am 22. Juni 1633. Ich, Galileo Galilei, habe abgeschworen und mit eigener Hand unterzeichnet. Damit entgeht er dem Scheiterhaufen, wird aber auf Lebenszeit unter Hausarrest gestellt, den er hauptsächlich in Arcreti bei Florenz verbüßt. Der berühmte Satz »Und sie bewegt sich doch«, den Galilei unmittelbar nach seinem Schwur leise vor sich hingesprochen haben soll, ist wohl nur eine Legende. Er verdeutlicht aber die Diskrepanz zwischen der äußerlichen Kapitulation vor dem Inquisitionsgericht und dem inneren Festhalten an seinen Überzeugungen. Im Arrest wird er gezwungen, 7 Bußpsalme pro Woche aufzusagen. Seine sozialen Kontakte werden stark eingeschränkt, aber er darf mit weniger heiklen Forschungen fortfahren. So veröffentlicht Galileo Galilei in seinen letzten Lebensjahren sein Alterswerk, die Discorsi. Sie gelten als Meilenstein auf dem Weg zur modernen Physik. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Ab 1638 ist er vollständig erblindet,